gefallene Engel steht am Tor zur großen Ewigkeit und weit ins Paradies. Siehst du nicht, dass du es selber bist, dass du dich im Spiegelbild siehst, das den Glanz verlor? Und der Cherubin steht vor dem Tor. Das Tor zum Garten der Träume, das geht auf, wenn du es siehst, und es führt ins Paradies. Das Tor zum Garten der Träume führt ins Land, das niemand fand, außer uns zwei. Tausend Stimmen erklingt, der dich den Himmel und den Sternen näher bringt. Und der deine Sehnsucht spürt, ist der Engel mit dem Flammenschwert. Er hat dich weinen sehen. Und er lädt dich ein, mit ihm zu gehen. Das Tor zum Garten der Träume, das geht auf, wenn du es siehst, ins Paradies. Das Tor zum Garten der Träume führt ins Land, das niemand fand, außer uns zwei. Glaub mir bitte, das Tor zum Garten der Träume, das führt dich heute Nacht durch mich ins Paradies. Ich geh mit dir heute Abend durchs Tor zum Garten der Träume, in ein Land, das niemand fand, außer uns zwei.